DJ-Session mit Tiesto. Ihr hört eins live und das ist die zweite Stunde der DJ-Session heute mit einem Exklusiv-Set von Tiesto. Der ist seit mehr als zwei Jahrzehnten einer der angesagtesten DJs weltweit und liefert mit seinen Tracks immer wieder ab. Hier gibt es jetzt seine aktuelle Single Bring Me To Life, die auch auf seinem nächsten Album sein wird. Viel Spaß jetzt mit Tiesto. The flames of coming home. The peace, the echoes, the future in my mind. The way you play, oh my love. The light, the shade, the place down my soul. The cure, the flames of coming home. The peace, the echoes, the future in my mind. The way you play, oh my love. Thank you. 1 Live. DJ Session mit Tiesto. Die 1 Live DJ Session mit einem Set von Tiesto. Der hat erst vor kurzem auf Instagram angekündigt, dass er an seinem Album arbeitet. Wie das klingt, könnt ihr jetzt gleich hören. Vorher aber People Can Fly von Inner Sense. Viel Spaß weiterhin. I'm out my mind. Don't keep me in spaces. Changing, craving. The way I'm so inclined. ist 1 Live und ihr hört die 1 Live DJ Session mit einem Set von Tiesto. Aktuell habt ihr die Nummer Till I Die von Anima und Solomon gehört. Und ich sag mal weiterhin viel Spaß mit Tiesto hier in der 1 Live DJ Session. Session. Mit Tiesto.

Everything is consciousness. Die 1 Live DJ Session mit meinem Stargast Tiesto. Der hat das letzte Jahr mit einem riesen Event abgeschlossen, denn der seit über 20 Jahren aktive DJ und Produzent hat eine mega fette Show vor den Pyramiden in Gizeh gespielt. Mit Drohnen und Lasershow könnt ihr euch alles auf seinem YouTube-Channel anschauen. Hier geht es weiter mit seinem Set. What if it goes like this? DJ Session mit Tiësto. Die 1 Live DJ Session heute mit dem Set von Tiësto. Hier kommt jetzt die Nummer Kids von Dan Haste. Viel Spaß damit. Tripping on booze in the house of blues. I'm N-O-T-O-R-I-O-U-S. You just lay down slow. Recognize the real dawn when you see one. Tripping on booze in the house of blues. I'm sipping on booze in the house of blues. I'm sipping on booze in the house of blues. Sipping on booze in the house of blues. I'm fast am Ende der DJ-Session mit Tiesto, aber gleich gibt's in der dritten Stunde noch ein Set von unserem Resident-DJ Martin Horger. Hier hört ihr jetzt aber erstmal noch Funk Tribu mit seinem Track Azul. Viel Spaß damit! Live DJ Session mit Tiesto.